das jetzt gesagt, jetzt müsste das jetzt wechseln auf Stepptrainings. Müsste normalerweise so ein Zeug kommen, was irgendwie informativ ist, aber keinen wirklich interessiert. Das heißt zum Beispiel, meine Psychosen sind seit 20 Jahren entenfrei. Das heißt, kann sein, dass jetzt diese unsägliche Spezies zum ersten und letzten Mal evident erwähnt wird. Weil die Viecher braucht wirklich keiner so wirklich eine Sendung. Okay. ja, die Sendung ist ohne diese unsägliche Killerspezies. Weil die auch strategisch nicht interessant sind. Und, gut. Normalerweise kommt jetzt, den Platz, den hatten wir vorher schon aufgesetzt. Gibt so diese unsägliche Sache, zum Beispiel, dass, da zwei wichtige Figuren in meinem Leben, Annika und Indra, also Annika hat die wunderbare Eigenschaft, in meiner Sendung, immer um diese Uhrzeit irgendwie versucht mir die Leute zu bringen, seit Jahren schon, dass sie so ein Kap und einmal der bei der Renovierung oben gestiegen ist, einfach mal runterbringen in den Keller. Aber das sollte eigentlich dieses Jahr irgendwie vorgenommen werden. Und Kochen, Inder ist tatsächlich so, dass das hier, sie ganz gut kocht, macht auch alles selber. Meistens ist immer so schon unberechenbar, aber in der Regel ist die Küche anschließend sogar während des Kochens sauber. Das geht eigentlich technisch gar nicht, aber das geht hin. Annika meint, Kochen ist halt mehr so pragmatisch veranlagt und macht dann halt was aus der Dose oder was eben zu groß ist. Das tut mir auch besser vor, das auch kochen. Letztens gab es zum Beispiel den Vorfall, dass die arme Annika Insa Teich kaufen musste und dann hat sie tatsächlich, ich sag mal, in ihrem Wahn von Nächstenliebe ein Fertigteich geholt. Das kam dann eher so Medium an. Und ist auch nicht schlimm, also dass Insa ganz nachfühlig bei ist und etwas. Deswegen ist, es gibt noch ein paar grundlegende Ansichten, zum Beispiel Annika macht dann Honig und Insa diskutiert mit uns über Ketchup, aber ist ganz schwierig, ob ich jetzt selbst gemacht oder gekauft bin, ich bin immer für den gekauft und das ist eine Diskussion, die wird wahrscheinlich irgendwann enden, sofern ewige Leben dafür ausreicht. Aber das entwickelt sich weiter, also man hat tatsächlich nur so den Eindruck, dass es irgendwie weitergeht, aber eigentlich versucht die Redaktion auch noch von Kern abzulösen, weil das immer so eine Zeit gibt, dann meistens einmal kurz im Ketchup enden und, na, enden nicht. Das geht nicht um diese unsägliche Spezies. Also wir wollten ja hier auf dem Programm halten. Das hatte ich mir jetzt bisher vorgenommen. Okay. Also, nein, ich wollte nicht so früh diese unsägliche Spezies mit der Anwendung getroffen. Nein, wollen wir nicht. Okay, was hatten wir denn noch? Ja, was gerade draus technisch läuft und Android-mäßig das Problem ist, dass beide natürlich unheimlich so, ich bin Telepath und meine Welt nehmen die nicht wahr. Das heißt, irgendein Wesen, irgendwo im Weltraum, und die wissen nicht so genau wo, läuft sich in deren Gehirne ein und macht da irgendwelche Quantenresonanz. Ich weiß nicht, was gemacht wird, wie kalt es wird, aber die sind natürlich, also von dessen Lehrer, Militär, den Hand, also Kriegsgeheimnisse, Passwörter, strategische Besonderheiten, ne? Aber da kann ich die beruhigen, da passiert nicht viel. Also, aus irgendwelchen Gründen, hat diese Telepathie einen irrsinnig tollen Datenschutz. Also, bis ich sag mal, wir können uns auch nur so wenig unterhalten, aber weil es telepathisch schwierig ist, gewisse Arten von Informationen zu übertragen. Also, der physikalische Nebensatz ist wahnsinnig spannend, aber wird normalerweise auch immer aufgesetzt. Das heißt, das war der Status von dem, was wir sie nur abgeschirmt haben. Die Star Wars-Typen waren etwas forscht, habe ich dann zwischendurch mal so, die wollten mal kurz von 8-Bit-Sound haben, das ist natürlich Tetris, ne, Super Mario Land. Ich weiß, das Gameboy 8-Bit-Sound, das ist toll. Ja, das ist auch so fest nicht so viel, außer dass sie sich so in einen abgeschlossenen Raum zurückgezogen haben, um zu gucken, wo jetzt das Problem ist. Also, wir haben auch dann, zumindest das ist heute so passiert, wir haben das ja verschränkt, so zwei Systeme bei denen, ne? Das ist natürlich auch unglaublich spannend, der Fachbild, dass er sich auch öfter mal auftaucht, das ist ganz wichtig. Und, irgendwie ist es da mit denen gelungen, so einen Wohnungsprojekt zu mir, also, das Ding ist, dass sie zu klein ist. Die haben auch versucht, eine Energiequelle durchzuschicken, aber ich habe gesehen, das kommt aus Reichen nicht und die ist viel zu schwach. Und das ist auch storytechnisch zurzeit nicht so was sinnvoll, da die direkt zu den Geistern zu bringen, weil die müssen sich erstmal besser kennenlernen. Das Dumme ist natürlich, ich kann verstehen, dass gerade so als Außenstellende der denke, so, wie viel wird hier gekürzt? Und ich, also die SFN-Redaktion oder die von dem hier, die wissen, dass ich keiner bin, der jetzt sagt, ich bin hier besonders regierungskonform oder ich nehme Das Vormund, aber gerade das Ding ist, die kennt George Orwell, ne? Das heißt, die normalen Leute müssen sich daran gewöhnen, dass das hier oft so, beim Thema so ein Panik auch so ist, tatsächlich. Also, es ist ja nicht so, es ist einfach das Leben, das immer noch anders, so, so irgendwie so denkst, demnächst treffen die irgendwelche feindlichen Truppen aus. Aber das ist immer so, dass nie was passiert und dass zum Beispiel einer auf dem Ort, das ist hier, das will ich, dass ich muss immer den Weltuntergang verkünden, ne? Weil demnächst irgendwann, also ich habe schon wirklich Weltuntergang verkündet, also aber das ist immer so, so bei mir so scheinbar, dass ich denke, mal kurzfristig ankündige, das heißt, ich muss mich halt darauf warten, weil meistens sind nur noch wenige Minuten, ne? Aber bis jetzt ja nicht was passiert. der glaubt ja auch, er wäre echt und es würde was passieren, ne? Ja. Der ist auch mit der Post nicht mehr ganz so glücklich. Also das kriege ich jetzt. Ich muss mich heute fragen, dass Timmy vorbei ist. Ja, das ist ein Scheißjob, ne? Ich weiß. Ja. Achso. Was tun wir mit dir, um dich jetzt erstmal so ein bisschen Verbreitung durchgezogen hast? Es darf ja auch nicht so viel passieren, ja. Ich glaube, du meinst, also, ich glaube, du kannst die Schicht hinklappen, aber normalerweise, passiert um die Uhrzeit nicht besonders viel. Also ich kenne ja 24. Ne? So, meine Story erlebe ich in Echtzeit. Ne? Das heißt, dass aus irgendwelchen Zugängen, finde ich, könnte ich das immer ganz gut geregelt, dass die Story zu bestimmten Zeitpunkten immer gleich ist. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ne? So 16 Uhr ist immer langweilig, 20 Uhr wird okay, ab 10 wird ernster, ab 11. Spätestens ab 12, wenn ich so lange wach bin, geht das schon eigentlich zur Sache. Und auf 5, 6 Uhr, wenn ich merke, so sympathisch, dass die kleinen Kiddies auch wach sind, dann geht das meist mehr so Meerschweinchen, Pflegetests und ähnliche Sünden, wo wir ganz harmlose Sachen passieren. Ach so, das ist irgendwie so. Ich habe doch einfach noch in der Zeit gemerkt, dass das einfach so ist. Das heißt also, normalerweise ist es eine Aufzeichnung, das ist also so. Dann habe ich halt eine Aufzeichnung und dann sehe ich das, das ist halt etwas anderes. Das Komische ist, was ich verwende noch praktisch, das ist jetzt gleich wie hier, das ist zu doof. Auf jeden Fall ist das ganz frei, so. Das war, kann ich fast jeder machen, was er will. Was passiert jetzt? Keine Ahnung. Jetzt muss man so sehen, was passiert, ne? Weil die Dinge, die ich, ich werde zum Beispiel in meiner Welt so paralysieren und ich habe jetzt Probleme an. Wie soll das jetzt weitergehen, wenn man, weiß ich nicht. Ich meine, du musst ja irgendwas machen. Nein, muss ich nicht. Ich erlebe das ja. Also das Ding ist, ich nicht weiß, was jetzt passiert. Ich weiß, was ich jetzt ganz klar ist. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich habe mir gedacht, also wenn mir irgendwas in den Medien auffällt, das ist nicht schlüssig, ich hake auch nach. Ich bin da auch wirklich unbequem, ne? Gerade so in Sachen, ich habe Überwachung, ich habe da wieder eine technische Hintergrund eingebaut. Verschiedene Sachen, die um sind so Vorratsdatenspeicherung, ich sag mal nur VPN, ne? Dann haben wir so die DNS-Stelle, also Stellvertreterseiten, da kannst du einfach alternative Server-Anzeigen sitzen. Also das, was sie da machen, also die Vorratsdatenspeicherung wird Leute treffen, die keine Ahnung haben. Das heißt, du hast dann halt eine Datenlage von Leuten, die zu blöd sind, sich so eine, sagen wir so eine künstliche IP zu bringen, ne? Also bei einem Job im Ausland, wo es legal ist, zu machen. Toll, ne, so weit. Aber das macht einfach keinen Sinn, du überwachst nur zwischen Leute, die zu blöd sind für diese Welt, ne? Und die, Sachen mit diesen Webstellen, die mal in der Diskussion waren, ja toll, dann trage ich wieder ausländischen DNS auf diese Server an und dann ist fertig. Ja, also wieder wie vorher. Ich habe natürlich, wenn zum Beispiel für illegale Sachen ein Firefox-Filter gibt, finde ich gut, oder für Chrome, du sagst, ich will bewusst durch einen einzelnen Klick, ne, auf sowas verzichten, einfach sollte ich nicht aus Versehen mal drauf kommen oder so. Das finde ich gut. Also wenn ich sagen würde, statt Adblock kann ja einfach auch eine Liste mit illegalen Seiten integrieren. Dann könnt ihr machen, will ich nicht haben, klick an. Und dann stelle ich mir selbst ein Passwort ein. Und da habe ich halt so, dass ich da nicht mal drauf lande, einfach weil es mich nicht interessiert. Oder ich da kein Interesse habe, illegale Sachen dran zu gucken. Also. Ich meine, da wird alles Mögliche gemacht an Werbung, aber warum nicht, können wir die 1000 Filter bauen, die wir sagen, die ich gar nicht sehen will. Ich meine, das kann man machen. Das muss ja nicht verpflichtend sein, aber wenn ich jetzt meine, dass ich da gar kein Interesse habe, da irgendwelche illegalen Sachen zu gucken, dann kann ich mir da eigentlich so eine Filterliste UPnP-Blog oder aufs App-Blog einfach zulegen. Ne? Das ist ja technisch kein Problem. Das sind dann irgendwelche freiwilligen. Ich sag mal, natürlich zum Beispiel, es gibt zum Beispiel diese Rügenschutzseiten, wo du denkst, ich versuche das Internet irgendwie so zwischen erträglich zu machen, und dann denkst du so, kann das auch wirklich schief, dass ich denke, da muss wirklich was passieren. Vieles, was ich so im Internet erlebe, muss ich sagen, also, das ist, glaube ich, für den normalen User, also, nicht zumutbar. Ich drücke mal, da hat eigentlich nur diesen Werbeblocker, weil viele dieser Werbung, ich sag mal, hart am, also, um nicht zu sagen, also, bewusst wirklich nicht in Ordnung ist, ne? Das ist wirklich auch doof. Das ist einfach, gerade, ich sag mal, wenn ich mir mal original Microsoft kaufen will, was da, ich sag mal, abgeht, das ich meine, ne, ich muss, hab ja das dann, heißt, bei verschiedenen großen Shops, wo ich weiß, das ist ein sauberer Laden, ne? Und dann ist das natürlich auch richtig teuer. Aber, so, wenn ich da Amazon gucke zum Beispiel, ich weiß ja nie, was das ist, also ich weiß, es gibt mal Regeln, weil, wir so 18, ich weiß, das ist nicht gut, aus verschiedenen Gründen, aber, das ist auch so ein Ding. Ich bin ja auch der Meinung, dass im Internet etwas passieren muss. Das sind einfach viele Sachen, die sind dermaßen schwierig für den normalen User. Ne? Also gerade so Leute, die jetzt keinen haben, der dir beraten kann, die nicht wissen, oder nicht wissen, was Virus das sind, was da alles hintersteckt und wo man gefälschte E-Mails von erkennt oder so. Ne? Wenn man mich nicht hätte, der ruft einfach an, der fragt dann nach, was das für eine E-Mail ist, oder was das funktioniert. Ne? Also es gibt Leute, die werden nach dem Passwort. Ja. Und dann wiederholen sie das. Das heißt, wie viele draußen sind, die ihre E-Mail also mit ihrem E-Mail-Passwort eingeben. Gar nicht, einfach weil sie gar nicht wissen, dass man das nicht machen darf. Das kam bisher sogar immer im Radio. Das ist sehr viel sicher, das ist wirklich normal, dass man dann seine E-Mail-Adresse hat. Das passiert wirklich viel, weil kann ich mir gut vorstellen, dass da viele einfach, wenn sie nach E-Mail-Adresse also gefragt haben, die E-Mail-Adresse also im Passwort eingeben. Das ist wahrscheinlich, ich hab das schon erlebt, das soll das machen. Wenn du sagst, dann bin ich innerlich auch so ein bisschen gestorben, wenn ich so denke, ja, das ist natürlich dann toll, dass das funktioniert. ich weiß ja nicht, ich möchte wissen, wie viele Leute das schon gemacht haben, wenn du denkst, wenn du da mal andere frische Anbieter gibt, man sagt zum Beispiel auch als Regel so dein, Account sein irgendwo, ist nur so sicher wie dein E-Mail-Passwort, ne? Also wie deine E-Mail-Adresse. Und ich muss sagen, also, das ist teilweise ziemlich grob alles, also das ist schon, aber das muss man mal schon darauf hinweisen, aber es gibt ja nur, auch doof, jetzt habe ich 12 Minuten, das ist relativ wenig, ne? Ja, was muss ich machen? Was? Ja, wir müssen jetzt den Ball ein bisschen überlegen, wie es weitergehen soll. Wieso? Wisst ihr nicht? Das Ding ist ja, zum Beispiel, ich hab da nur eine Hauptdifferenz auf Enterprise, die kriege ich hin, ja. Aber die spielt ja so noch keine Rolle. Also ich muss ja natürlich verstehen, dass ich will ja so aus Sinn, ich auch nur so ein Crossover machen. Also das Ding ist, ich kann jetzt ja nicht auf einmal so 20 Welten miteinander kombinieren, aber was auf jeden Fall dabei ist, das ist, also kann ich mal so sagen, das ist EVE Online, die spielen eine wichtige Rolle. Ja, das Ding ist auch, das spielt auch Dark Aura eine Rolle, aber die sind zurzeit noch echt in der Nebenschiene. Es spielt auf jeden Fall Free Orion, da meine Raumschiffe, die haben echt geile Technologien, es ist ein Freeware-Spiel, also, ne. Es ist auch, wenn man das Spiel, es hat den Schwerpunkt interessanter Technologien, also grafisch macht das gar nichts, also gar nichts. Aber es ist auch irgendwie langweilig, aber wenn man sich für Zukunftstechnik interessiert, ist geil. Das Ding ist zum Beispiel auch, es werden eine ganze Menge von Fiction-Serien praktisch in meinem Modell möglich. Ja. Und also was auf jeden Fall dabei ist, das sind Ferengi, da habe ich grundsätzlich immer Probleme. Wenn man so mit so kennt und die habe ich ja so schon kennengelernt, dass ich sag mal im Rahmen, dass ich die Gegner oft mit mehr oder weniger netten Tricks, Finanztricks-Seite mache. Also ich merke auch schon, dass die meine Norden, die kämpfen nur gegen Leute, die gefährlich sind. Das verstehen die Figuren auch, ja. Das ist auch das Problem, dass ich Leute habe, die gefährlich sind und die können die Norden dann zum Beispiel bekämpfen. Also es ist dann aber auch so, dass das der Zeitpunkt stimmen muss und aufhalten die dann nur die Stadt so früh, einfach bis der Zeitpunkt da ist, wo es sinnvoll ist. Das Ding ist, Leute, die trotzdem da mal ein Problem sind, muss ich irgendwie anders loswerden. Und ja, das kriegt man dann auch geregelt. Das macht man halt wirtschaftlich, dass sie total überschuldet sind meistens. Da muss ich auch Konsequenzen nehmen. Das endet dann meist darin, dass sie sich bei der Mafia Geld leihen und wie gesagt, das ist aber alles ganz katastrophal. Also das endet nie gut. Und das ist dann nochmal sowas. Diese Mafia-Geschichten, die laufen dann meist auf 23, 24 Uhr, weil es halt schwierig, das näher zu bringen, warum das jetzt so schön ist. Ist natürlich als Erwachsener toll, so wie 6, 11 oder mal Freiburg oder so. Dass ich zum Glück irgendwann um 2 Uhr schlafen gehe oder einschlafe, denke ich so, dass ich auch so, also die geht mal los. Ich würde schon so, dass ich bei der Mafia gehetzt bleibe. Das ist auch die Optik unfair, aber. Ja, aber ich war so, was machst du denn da? Ich erzähle mir so ein bisschen so Sachen, wie man, das sind auch so, ich habe die Bäume gedrückt, keine Wiederholung, ne? Das heißt, ich wiederhole das zum Beispiel. Erzähle ich öfter mal zum Beispiel, das sind so, also zum Beispiel, eine nette Anekdote ist zum Beispiel, Annika wollte die Waffenwelt Universum, also auf jeden Fall den größten Raumschiff-Gebrauchteilhandel im Universum haben. Ist ja auch ein bisschen gierig. Und, das gibt aber immer noch Probleme, die das, also die Sachen sind bezahlt, das ist ja natürlich nur so, wenn das so Tick kriegt, also, die sind beide so dran, also, das soll ja nicht jeder Anbieter drum kümmern, aber, ach, die haben da irgendwie, andere Ansprüche. Ich mach das mit einem meisten automatisierten System, die irgendwie die Regel programmiert zusammen. Das hat das auch. Insoweit die kocht gerne und die hat ein anderes Konzept. Die muss ich erstmal über jedes einzelne Teil informieren. Und das sind viele. Aber eigentlich, das Schöne ist natürlich, dass zum Beispiel Seiten des Sternschaftes, die ganz froh sind, dass die das bei dir überhaupt nicht geregelt kriegen. Aber irgendwie, zum Beispiel, das glaube ich nicht. Die haben hier zwei eigentlichen, die haben. Ja, das ist ja nur Spiegel, also das sind eigentlich, die Borg hatten ja, habe ich schon mal erzählt im Prolog, die hatten wirtschaftliche Probleme, ich habe damals einen Sendefall verloren, aber ich glaube, ich den Pause-Button mit dem Rekord-Button verkickt habe, aber, und das Ding ist, ja, dass wir da zum Beispiel versuchen, irgendwie was zu finden, was du machst, also, das ist, ja. Also das sind so Sachen, die zum Beispiel jetzt so kann man eine Wiederholung bringen, aber wo man sagt, was so gelaufen ist, das wiederholt sich auch, dass einfach das noch so ein bisschen im Kopf ist. Das wird nicht verständlich, das Rekordlauf in der Serie, sondern gewisse Sachen werden nochmal, ich sag mal, erklärt oder das ist viele Wiederholungen. Also ich merke das auch so ein bisschen zurück in meiner Welt, wenn das Publikum Sachen vergessen hat oder nochmal hören will, ja, so im Großen und Ganzen. Und dann denkst du dir so, ja. Was macht ihr da? Wie lange Sachen? Also überwiegend Bauteile. Die Organe weiß ich gar nicht, wo die gelandet sind. Das muss ich mal so dahin. Ja. Achso. Dann gibt es etwas, zum Beispiel, wie Radrechnung ist drauf. Wir haben zum Beispiel Mafia, wenn die Geldern, wir nennen die meistens dann auch externe Dienstleister. Also, wir brauchen zum Beispiel, haben wir das, auf jeden Fall, manchmal gibt es so Jobs, wo du denkst, da kannst du keine Regierungsformen, wenn du überweist einen Betrag und die, wenn du das gut, also, da gibt es echt ein paar Sachen, wo du denkst, ja, weiß ich nicht, das ist probiert, natürlich auch kein Problem, wenn wir echt Mafia haben, aber wir versuchen das so zu machen, dass es für die auch interessant ist, sich sowas mal anzuhören, aber, ich hatte natürlich, Stefan, das ist im Radio, denkst so, und das wird sich da irgendwie, ich sag mal, irgendwo ein Typ auf, mehr aufs Schiff getreten. Aber normal ist das so, das ist für die Sinn macht, sich das mal anzuhören. Gerade, ich sag mal, im Rahmen von also wir haben zum Beispiel diese ganzen Bauteile und dieses ganze Geld, das wir eingenommen haben. Das ist teilweise, wenn man das rückblickend so betrachtet, so der noch absurd ist, dass man nur voll komplett erwirtschaftet. Das ist natürlich für die auch oft interessant. Ja. Dass man drauf ist. Der keine Ahnung, der macht irgendwas im Hintergrund, der ist clever. Ja, der hat oft so Sachen, wo ich, der dazwischen irgendwie Pläne, ja, mit dem Aufhängen. Der ist jetzt auch immer ganz fleißig dabei, aber der dass sie, was das so zum Beispiel Hockey-Fuck eher Ratten, nein, Hockey-Fuck macht mehr Freundchen. Andrews mag zum Beispiel Ratten, Annika mag Ratten, Insa macht mehr Freundchen. Ja, das ist genau. Und ich kann mir vorstellen, also, dass Hockey mehr Freundchen mögen könnte, Andrews mehr Ratten, weil die klüger sind. Wobei Hockey wahrscheinlich eher meint, dass Meerschweinchen eine interessante Strategie haben, die durch Niedlichkeit weiterzukommen. Das ist auch eine Strategie, ne? Weiß ich nicht. Das sind auch so Sachen, die mehr oder weniger interessant sind, sich auch öfter mal wiederholen, aber was macht ihr dann mit dieser Box? Das ist keine Box, die Box sind hier in unserem Universum. Sie sind aber deutlich größer als in anderen Fall. Das ist mir nur, ja, kann man jetzt besser? Also, ja, auf jeden Fall da, da hinten irgendwo in der Ecke, wo die Wolke umgeflogen ist. Das heißt, die haben noch deutlich mehr Galaxien schon besiedelt, ja. Aber die hatten ja wirtschaftliche Probleme mit dem Virus. Deswegen ist ein paar Sachen, weiß ich nicht, wie weit ich da gehen kann, weil bisher war das ja immer ganz ohne Aufzeichnung. Somit, wenn ich zum Beispiel bei den Worf gewisse Bücher finde und Datenbanken, da steht auch dann so eine, wo das nicht gerne möchte, dass das, weißt du, dann denke ich auch so, ich weiß auch zum Beispiel relativ über Waffentechnik, ist nur die Frage. Weil normalerweise hatten wir das so geübt vorher, dass ich sag mal, wenn es zu besorgt wird, dass wir das rausnehmen. Also nicht jetzt so, dass wir rausschneiden, wie ich gesagt habe, sondern ich kriege das schon mit, dass das geht jetzt hier um irgendwelche Tatechnologie, dann denke ich schon, da werden die dann so ein bisschen nervös, dann lasse ich das meistens auch. Also, gehen wir schon so ein bisschen Rücksicht auf deren Befindlichkeiten. Das ist aber in der Regel nicht schlimm, Das kann man alles nachlesen, wenn man will, die ganzen Technologien, die man, die stehen doch alle im Text und aber, das ist, zum Beispiel, man weiß auch, viele wissen eigentlich in der Regel, wann Atombomben braucht, das sind auch ein paar Kleinigkeiten, aber, bringt dir nichts. Was, ich sag mal alleine, ich sag mal, wir haben zum Beispiel, neue Deflatoren, ne? Das ist so wie bei Elfen ziemlich übel drin. Das Ding ist, kannst du nur deine Gründe, wie das funktioniert, aber ohne eine Erklärung, wie man das berechnet, kannst du vergessen. Ich denke mal, ich stelle vor, du musst ich hier so eine Kurve durch eine negativ-dimensionale Raumzeitung ziehen. Das ist eine Rolle weniger als eine Richtung. Und da musst du eine Richtung durchberechnen. Und dann wissen, wie du die Bauteile so zusammen, also die speziellen exotischen Sachen, dass es funktioniert. Und dann hast du am Ende irgendwelche Platten noch selber, die dich ganz merkwürdig bewegen. Ob man das jetzt, ich kann das natürlich ganz genau erklären, wie das jetzt funktioniert, aber wenn man jetzt als Mathematiker mal Text ist, dann wird man rausfinden, wie das geht. Aber wenn du normal Mathematiker bist, brechen wir mal einen Weg durch minus zwei Raumdimensionen. Super. Ja, ich sag mal, da ist das Nagel und zwar Pudding an der Wand deutlich einfacher. Also, das Ding ist auch so, die Forschung ist, wenn man sowas drin vergründen kann, dass man sogar forscht. Ne? Ja, ich sag mal, wahrscheinlich sogar viele Mathematiker werden sagen, dass das rausgeschnitten fett ist, aber ich bin ja auch zum Beispiel immer so ein bisschen erforschend für die Denken. So. Das ist schön, wenn man, ich sag mal, wenn ein Forscher, der braucht zum Beispiel so Forschungsgelder, dass man so Sachen auch mal guckt, kann man da irgendwie was rausholen, damit du Geld kriegst. Muss ich auch noch nie machen. Also, ich denke, man könnte ihnen das anbieten, aber kommt eigentlich nicht vor. Also, manche kriegen das selber. So, worum geht's? Keine Ahnung. Ich könnte jetzt ein paar Technologien erklären. Nein, was? Da müssen wir mal sehen. Jetzt passieren eigentlich so Sachen, die keinen wirklich interessieren, ja. So, das ist immer ganz nett zu wissen. Sachen, das ist ganz nett. Wo es aber nicht so interessant einfach, ne? Genau. Also wir können das wieder mit dir reden, weil jetzt geht es auch um so Sachen wie, keine Ahnung. Das muss ja nicht irgendwie wichtig sein. Das ist ja bewusst, dass jetzt für euch kommen kann, aber wir müssen mal gucken. Also technisch gesehen dürfte jetzt eigentlich nichts Spannendes passieren. Also dass ein paar Sachen erklärt werden, Sachen wiederholt werden. Also so Sachen, die man auch gerne machen kann, wenn man sich um andere Sachen kümmern muss. Also das klappt eigentlich ganz gut. Also Affekt, dann ist die Armut und dann wird es ein bisschen interessanter, irgendwie auch mal was zu sagen, wo man das hat. Also normalerweise, ich weiß nicht, wie das Ding ist, ich weiß nicht, wie die Dennis hat, ich so, das ist ja ganz spontan. Das halt, habe ich halt einfach nur das Dillhand und die alle Layer, dass ich so ein bisschen abschauen, weil sie denken, erstmal gucken, was da läuft. Ich habe zum Beispiel halt so ein bisschen abgezaunt übertragen, so ein paar einfache Sachen, ein paar Musikstücke, die ich mir gemerkt habe, übertragen. Und ja, ich muss aber gucken, das war halt eigentlich nur, ich dachte, ja, die sind beide gegen Krieg, denke ich mal. Also die kämpfen zwar viel, aber die sind ja beide gegen Krieg, das was ich meine. So Cranberry zu Bosnien, ja. Das ist, habe ich mir dann mal rausgesucht. Das ist das. Ja, das ist halt so ein Antichrist von der. Das war ein, ja. Ja. Weiß ich nicht, was ist jetzt? Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist halt passiert nicht so viel. Das muss jetzt tatsächlich, das ist auch gar nicht interessant. Also, das ist ja so ein Passwort, was mich ohnehin erst einmal wiederholt wird. Aber du kannst auch auf die Frage eingehen, ja? Natürlich. Das ist jetzt nicht so die ganze Zeit irgendwelche Story, sondern ja, ich kann da ganz individuell auf deine Bedürfnisse eingehen. Also, das heißt, ich werde jetzt hier mitgesprochen, genau. Und da fand ich auch, dass das zumindest man kann, ich habe so vielleicht ein bisschen zu wissen, wie du reden musst. Achso. Und jetzt hast du keinen Plan, ja? Ich habe schon einen Plan. Ich weiß ja, was bei den beiden Universen passiert ist, wo die beiden irgendwie ein Problem haben, dass da Leute fehlen. Das, ja, da fehlen einige relativ viele problematische Völker. Zum Beispiel ist das bei mir so, dass die Borgkuben, dass das in der Regel jetzt nur die Panzerung, also die Außenhülle, und allein aus Gründen, dass da irgendwelche Typen Landschaften drin sind und im Universum so Problematik, wo man sind da jetzt diverse Schiffe von der Sternzeit da beschäftigt, diese Bauchgruben durch die Gegend zu fliegen. Also die sind dann da drin und schieben das durch die Gegend. Einfach, damit das so aussieht, als die Burg irgendwas Sinnvolles machen oder mehr die Verheizung in die Trocken bewegen. Deswegen stell dir vor, jemand hätte innerhalb von wenigen Tagen die Burg komplett platt gemacht. Was hast du mit was wenn du als Alien an der Grenze bist und denkst so, Scheiße, irgendeine unbekannte Masse hat gerade die Boxart gemacht. Was machen wir da? Ich meine, sind die böse oder vielleicht machen wir lieber mal einen Präventivschlag, ne? Wie gefährlich ist sowas, ne? Wir sind ja nicht gefährlich. Ich habe hier die Brocken mit ein paar relativ guten Frühstück-Teile gekriegt, ne? Das Ding ist, man, das weiß man natürlich nicht, wenn du noch vor Ort bist und stellst, dass die Borg immer noch Scheiße bauen, dann baut sich dann immer ein Wirklicher dran. Ne? Die Borg fliegen sinnlose Flugmanöver, sind ein bisschen auf dem Denver aktiv und machen nicht viel Sinnvolles. Ne? Achso, ja, und jetzt, man gewöhnt sich auch dran, dass die Borg irgendwie nicht so richtig bei der Sache ist, was jetzt erforscht man. Ne? Wenn die Borg einfach plötzlich weggewiesen wäre, hätte ich gefragt, Scheiße, was ist denn die Bot, was ist? Wo sind die hin? Haben die vielleicht irgendwas gemacht? Haben die sich getan? Im großen Stil oder? Da wäre natürlich eine Panik aufgebaut, da muss ich echt aufpassen. Ne? Auch in meiner Welt hat das da nicht, dass die Zivilisten zu Schaden kommen, also zu Schaden kommen, einfach weil sie plötzlich merken, dass die Bot besser sind. Das ist eine Panikreaktion, und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Auch in meiner Welt muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ach so, da muss man aufpassen. Ja. Das ist auch voll dumm von dem PC. Was ist die Zeit, was der die Tempest-Center ist einfach aufwendiger. Ich hab da jetzt nicht so viel von mir, aber ich weiß, worum es da geht. Und ja, das ist auch, glaube ich, was eher was später, weil ich glaube, das Problem haben wir, glaube ich, erstmal gelöst und das auch so ein paar Strukturen, aber ja, da ist auch kein Umschwingen, was glaube ich da passiert. Also du bist kein jemand, der irgendwie nicht helfen kann. Oh Mann, ey. Und ja, das haben wir gedacht. Das waren dann nur die Miner, die waren früher immer noch diesen Problem, aber die hatten auch wirtschaftliche Probleme, genau wie die Zerkopf im Moment. Das sind die drei Fälle, die du bisher hattest, ne? Die waren so ein Fall, was man noch gar nicht hat, bei zwei Organen, die so eingeschätzt haben und die drei Völker hingen irgendwie zusammen und haben wohl eine gemeinsame Justiz. Ja. Das mit den Banken weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so weniger wichtig vor allen Dingen, aber das ist halt meine Welt. Das Ding ist, das ist so eine, ich sag mal, eine übergeordnete, damit praktisch so ein übergeordnete, also das, die sind drei, vier, sagen wir mal, die eine ist Afghanen, die wäre schon egal, es sind noch ein paar, aber die sind gefährlich. Das sind so die Völker, die bisher Pech hatten mit mir. Und als ich dann halt gesehen habe, dass das so gut lief, dass das so spannend war, dieses Musik, und dass ich das immer mitgesprochen habe, dachte ich mir so, zeig das doch mal auf. Was du das, ich habe hier auf dem Land verdammt schlecht Internet, aber ich habe Internet, das ist einfach, das heißt natürlich, die Bitraten sind ganz schlecht, und auf jeden Fall habe ich das Internet und kann das dann halt speichern und verwenden, ja. Und das war's jetzt, keine Ahnung. Und wenn wir jetzt einfach die Klappe haben, dann ist das gar nicht mehr. Genau, das ist das Problem. Also, ihr müsst euch da schon Gedanken für mich leiden, aber das ist natürlich schwierig, ne? Das, wie da einzufinden. Was machst du eigentlich, mit den ganzen Dortmund-Vertragen? Keine Ahnung, ich hab jetzt einfach, also einen Teil habe ich verkauft. Oder zumindest abgegeben zum Verkauf. Das haben die sicher aufgesucht, aber, ach, die hat abgegeben, ja, was soll ich noch machen? Die Alkoven, also die Bord-Schlafplätze, die habe ich nochmal praktisch bei diesen Meinern irgendwie über letztes Stück gekommen, wurden die eingeladen, ich dachte, das mache ich nicht selber, das mache ich irgendwie hier, keine Ahnung, wie ich hingekommen bin. Aber da haben sich so Leute gekümmert, dass die extra gelagert sind. Ach, die hast die, ja, ein paar Sachen. Das ist halt ein Problem, ne? Das, wo sind die Bord überhaupt hin? Ja, die sind zerlegt, also. Also in meiner Welt existieren die praktisch so nicht mehr, außer dass wir die zerlegt haben und eingelagert haben praktisch. Also das lief aber so, dass es wirklich legal ist, sich anstatt die finanziellen Möglichkeiten praktisch meinen Bürgern sind. Da haben wir für irgendwas gekauft wahrscheinlich. Das. Doch, eine Sache, war das nicht die Sache, wo der arme Zentrum gleich ein besseres Boot gekriegt hat, oder? Ja, das kennen wir eigentlich. Das ist eine Aktion, noch nicht zu denken. Es kann sein, dass es da eine Situation gab. Und ich dachte, ich kaufe mal alles auf, was ich hier drum kriege. Ich dachte, du es. Das ist so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch schon vorneichen Arschkette, dass wir da irgendwelche Leute nachanhängen konnten. Ne? Eben, dass da die Meinung das Problem war, dass du die Frage auch von so das Geld war und dann. Irgendwie kam es sogar dazu zustande, dass die ganz, ganz viele dubiose Buchungen hatten für irgendwelche Gegenstände aus sich online. Also, die haben da Sachen verkauft, also zum Beispiel Skin-Injektoren, um auf Level 25 zu kommen. Die hatten ja verdammt viel Geld und dann haben wir das mit dem Gerät. Weil, stell dir vor, weißt du, wenn du so Eve online durchrechnest, was du brauchst, um zum Beispiel Mining auf 25 zu kriegen. Ne? Wahrscheinlich, dass das teuer ist. Dann fing natürlich irgendwie die Polizei so ein bisschen nachzuvorstellen, dass da irgendwie Drogengeschäfte liefen. Und dann hatte der Drucker irgendwie. Dann, ja, irgendwie kam das dann so raus, dass wir, ja, ich hab das ja so gedreht, dass ich tatsächlich nur irgendwie zufällig war und jetzt den Fehler was organisiert hast. Weil Jan ja zu doof ist, irgendwie, oder die Parkkarte zu teuer ist. Also, Jan ist irgendwie gerade so drauf angeblich. Die war ja halt deswegen nur zufällig da irgendwann in der Nähe. Und deswegen hat er das direkt im Bettverbot von ihm. Ja, versuch das hinzukriegen, das durchzusetzen. Ich schaff das. Was? Der kann auch normal reden, aber. Ja, was ist irgendwie lieber, wenn ich so ein bisschen tatsächlich übergehe. Weil wenn ich nochmal rede, dann kriegt er so ein unheimlich was. Das ist irgendwie süßer, ne? Ja, okay. Annika ist schon mal so ein bisschen, die hätte ich immer ziemlich zurück, aber wenn man sie so ein bisschen auffordert, dann merkt man das schon. Aha. Und, ja. Müssen wir mal gucken, also, wie viele Studenten sind das verfolgt? Weiß ich nicht. Das kommt aber an, was so passiert, also, wie gesagt, jetzt geht es praktisch darum, dass ein paar Sachen erklärt werden, die passiert sind, und spezielle Sachen, die auch, sollte jetzt schon eine Rolle spielen, aber nicht mehr so wichtig sind. Das heißt, das Ding ist halt, dass gewisse solche Zeitungen halt auch im, nein, das ist mir schwer erklären, da weiß ich gar nicht genau, wie jetzt wer wo aktiv war. Generell früher in den Situationen, die zwischen mir sich da eigentlich, also die finden das unheimlich reizvoll, wie ich meine Gegner platt mache. Einfach, weil ich die voll abzocke und da kommt auch schon, ich sag mal, so ein bisschen weit drauf. Das Ding ist, dass wir manchmal das Problem haben, ich habe ja irgendwie eine offizielle Bank und ich mag die Bereiche nicht von meiner Bank, weil die versuchen mich zu betrügen. Ich habe immer das Gefühl, dass sie mich betrügen wollen, aber ich weiß ja, wie das ist. Und die betrügen kann ich ja auch nicht, die merken dafür, was bei mir die Zukunft. Also, das ist ein Problem, ne? Die haben da echt Probleme. Und, die Figuren haben davon Verständnis, dass die nur ein, ich sag mal, Gegner, die geteilt sind. Und das sind ehrenhafte Krieger. Was die anderen machen, ich sag mal, was soll ich denn machen? Das ist, wenn der Krieger abwiesen, die, der war das Krieger, das sind einfach Leute, die in diesem Problem sind, einfach weil die, na, aber die nicht wirklich akut gefährlich sind oder auch nicht besonders gut kämpfen können, aber die riesigen Probleme, zum Beispiel ein Filmmeiler, die waren so nicht zugetan, einfach vielleicht weil die unter Nahrung dann wäre unsere Materie und dann ging das einfach nicht. Ja, aber die waren dann nicht gegen kämpfen, einfach weil sie kein aggressives Drohungsproduktär sind. Und wie habe ich gesagt, dann muss ich das eben machen, indem ich die Tendenzial rücken hier. Das ist ein bisschen doof, aber ja. Hast du vielleicht noch was mit Justiz? Ja, klar, habe ich. Justiz. Ja, da war was. Irgendwie seitens. Es gibt natürlich bei mir uns konkurrierende Justizsysteme. In meinem Justizsystem, dem ich, das ich letztens finde, dann mache ich das relativ legal und dann passt mir das auch ganz gut. Das Problem ist, dass natürlich bei Justizsystemen auch unterschiedliche, ich sage mal, übergeordnete Richter ist. Und das ist so ein paar, da kommt man ganz gut an. Ich sag mal, wenn das, ich sag mal, ein feindliches Justizsystem nicht verurteilen will, das sind Leute, meistens kleingefasste Leute, die natürlich bei mir nicht so sind wie in der Serie. Ne? Das ist eine riesige intergalaktische Zivilisation mit richtig großen Ressourcen. Ne? Das war ein Großteil des Universums kontrolliert hat. Also nicht alle Planeten, aber viele. Und die waren richtig dick im Geschäft. Und die waren halt irgendwie dann auch nicht so richtig glücklich mit der Situation am Ende. Das war einfach, ich hab's mir genau schon erzählt, aber das Ding ist vor 20 Jahren, da hatte ich so, meine Video auch so fresse wie heute, aber da hatte ich dann mal so immer bloß Rechner, die ich benutzt habe, um gewisse Sachenstrukturen neu zu optimieren, ne? Also zum Beispiel, das ist, ich verwende auch irgendwie Hochleistungsrechner oder so, um irgendwelche Metalle zu optimieren, ne? Und das Ding ist, dann hatte ich halt mal so ein Vorschlag, speist nicht mal da, also es ist irgendwie gut für die Intuition und was zum Beispiel mit optimieren, das sollte ausreichen. Da hat er sich dann halt vor allem herausgestellt, dass das irgendwie so eine Art Datenspeicher ist, um dann einem Universumsherrscher die Möglichkeit zu geben, da aktiv zu sein. Das Dumme ist, ich hatte die Dinger so massiv, ich sag mal, unter Streitdruck gesetzt, dass sie dachten, dass wohl letztendlich, da die hatten da massiv Probleme, ich habe da Sachen geeignet und halt massiv Probleme im Umfang mit der Lebenserhaltung und irgendwie kam ja zum Schluss, dass wohl dieser Typ hier wohl fehlerhaft ist und wenn wir denken, dass das da praktisch der oberste, der Zeitpass-Leute, der das ganze Ding, die Scoring-System angeleitet hat, das heißt, der Typ hat praktisch mit seinem Gehirn festgelegt, die Zielmarkierung für die Richter und die Urteile praktisch eingeblendet, auf dass man die Zeitungsruhe ausgeben konnte. Das Dumme ist, dass die dann nicht reinkommen, weil der schon belegt war. Ich habe da praktisch 20 Jahre gar nichts gemacht. Keine einzige Aktion. Und dann haben die praktisch die Dinge aufgebaut, dass die Zielmarkierer nicht mehr, das sind wirklich ein paar Dinger gewesen, aber die müssen halt schwer und aufwendig abzubauen und dann sind sie ja komplett weg und die gesamten Reserven müssen praktisch auch verbraucht werden. Das dauert dann ganz eine Weile. Dummerweise haben die dann den durch mich ersetzt, also praktisch so die schlimmsten Dissidenten, ne? Also weil ich ja gar nicht, ich bin im Krieg mit denen, machen die mich auch plötzlich so eine Art Diktator über ihr eigenes Volk. Und das war natürlich dann, gerade wenn ich dann noch relativ weit verrechnete Befugnisse da hatte, das war natürlich für die ziemlich übel, ne? Weil ich hätte da praktisch als Diktator freie Hand fast. Also da Sachen, die waren ganz schwierig umsetzen und auf jeden Fall viel tiefer kann man nicht durch den Kreis als nicht dann da plötzlich zum Diktator zu machen. Ich weiß, man hat es falsch gefunden. Also, das war eine etwas unglückliche Überraschung, dass die nicht ausgewählt hatten. Das war ein bisschen unglücklich, wie die laufen. Das Volk danach, ich sag mal, nicht mehr lange zu leben hatte, das war nicht doof, die auch noch aufgeschickt waren. Aber das war eine sehr tragische Geschichte für die. Die sind auch, ich weiß nicht, wie viele von denen noch leben. Also, die sind alle, das gucken das Video über meine Ethik ist sehr schön. Das heißt, das Schöne an dem Story ist ja, das wird von diesem Computer-Ding irgendwie ausgewertet, was ich an ethisch empfinde. Das Ding ist, natürlich viele der normalen Leute, die einfach gezwungen waren, damit zu machen, waren noch nicht frei, aber die Leute, die ernsthaft dieses Zeitkonstruktion unterstützt haben, inzwischen wieder Serie, die hat natürlich für sie ein ganz, ganz negatives Score und viele der, ich sag mal, Leute, die einfach etwas Problem hatten, ne, dass sie Leute erschießen konnten, das plötzlich war das vergessen, ich glaube, das ist mir umgegangen. Halt, der normale Verbrecher, der eigentlich gut war, plötzlich hier auf die Typen schießen konnte, konnten die nicht zurückfragen, weil die Gerichte sich geweigert haben. Das natürlich, aber wir haben dann auch alle, wir wussten natürlich, wie lange das gut geht. Ne? Ich weiß nicht, ob du mich dann wieder rauskriegst oder was. Das sind echt interessante Sachen, was ich mich daran interessierte. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Storys an sich, wenn ich was wie die Elf lieh oder Psychopaths, wenn ich das dann auch so praktisch so umsetze. Und das war für mich eigentlich, das für mich immer stehen Kernreifen, wie ich hinrede und denke so, die ganzen Dialoge, die Stimmen aus dem Off, externe Gespräche und externe Dienstleister, die meinen Job erfüllen, sonstige Leute, die eigentlich nicht medientauglich sind, mal einen Job zu verpassen. Das ist natürlich, muss ich natürlich auch zum Beispiel so zum externen Dienstleister die Möglichkeit geben, sich einfach anzugucken, ist das etwas, wo ich mit der Darstellung leben kann, von meiner Organisation, ne? Ich will da nicht mehr Klasse gerade, also, ich möchte, wenn das dann später wird, dann weißt du, dass die einen kleineren Auftrag kriegen, Belohnung, einfach weil ich Sachen halt oft pragmatisch löse, nicht unbedingt so, dass man so sagt, das ist rechtskonform, das ist natürlich eine Serie, ne? Aber es ist natürlich klar, dass ich dann nicht möchte, dass die irgendwie sich so schlecht bin, aber es ist in der Regel auch so, dass es für die dann auch interessant ist. Also zumindest könnte ich mir das vorstellen. Also zumindest hätten die, wie gesagt, das muss man irgendwie Zeit zugeben, aber das brauche ich auch gar nicht. Ich bin bisher war nicht ganz zufrieden. Externe Dienstleister, ja. ich glaube, ich bin da kein bisschen Vertraulichkeit. Ja. Aber also, das heißt aber, wenn man sich immer auflauft, also wenn ich jetzt nicht aufzeichne, laufe auch ganz viele Sachen habe, wo man sich mal bespricht, das ist ja auch irgendwie, das Dumme ist, ich habe gar nichts, also ich habe ein Mikro und meine Welt und PC, das aufzeichne. Aber ich habe zum Beispiel meine Fantasien, die ich jetzt sehe, das ist ein bisschen schiller, aber sonst habe ich gar nichts, ich habe nur ein Mikro und PC, das aufzeichne. Und mehr als strategische Internetverbindung, das heißt, das ist wahrscheinlich etwas unterproduziert, aber ich würde sagen, also allein, ich habe das mal gehabt, ich kenne eine, die hat nur die ganze Story erzählt, die war so ein bisschen weg, aber ich fand das unheimlich, also das war nicht nur was die Story, es war unheimlich faszinierend zu hören, was sie sich selber da in ihrer Parallelwelt so erzählt. Der Junge hat sie da weiß so ein bisschen früher, dass ich, wenn das schon, ich glaube, für mich so faszinierend ist, als Außenstehender, wie gesagt, erst ich von meiner Welt, ich habe die schon nur so aufgesprochen, dass du so, ja, das spricht halt auch, das habe ich für mich mal angenehmer zu sehen. Wie ist das eigentlich so, wenn du das aussprichst, dass ich das, da habe ich mich auch im Laufe der Zeit an gewöhnt. Und dann dachte ich so spätestens als Zeitkonzipen kam, dachte ich mir so, das ist eine Story, da. Ich war verschieden war ich auch so, das war so ausgerüstet, das war tatsächlich nicht, ne? Aus irgendwelchen Gründen fliegt das hin, dass die seine Zeit immer so gewisse Zeitstrukturen hat, ne? Da, ne? Na, weil ich dachte, das ist ja bestimmt ein ganz gutes Wort zu zeigen. Und jetzt ist, weil das ist immer was, was machst du jetzt? Ich erkläre so ein bisschen, worum es geht. Ich würde sagen, dass das mal eben so 45 Minuten Zeug drauf ist, kriege ich hin. Das Dumme ist, fasziniert. Jetzt muss ich erstmal einmal rauchen gehen, weil ich den Kernraucher halt, er fühlt mal keine Schnitte, aber das ist meistens so, zum Beispiel, dass ich kurz einmal rauchen gehe oder, zum Beispiel, wenn ich mal esse, muss ich wahrscheinlich nicht mehr. Dann drücke ich meistens so kurz auf die Pause warten. Das Dumme ist, das passiert mir hin und wieder auch immer, dass ich das verklicke. und ich dann oft auch gar nicht mehr so genau weiß, was ich alles erzählt habe. Aber ich habe so einen Plan, dass ich weiß, dass irgendwie noch was dran kam. Aber ich habe jetzt nicht so ein gutes Gedächtnis, dass ich mir die ganze Zeit, also ich weiß alle wichtigen Eckdaten. Habe so ein bisschen damals strategisches Gedächtnis und so die wichtigen Sachen weiß ich. Ich kann auch nochmal, die kommen ein bisschen auf ein paar Sachen nochmal zurück, die auf vielen Büchern basieren, wo ich denke, das ist interessant. Und jetzt ist es halt so, also 16, 17 Uhr, da passiert nicht viel, aus irgendwelchen Gründen, da geht man auch mehr oder weniger interessant rein, es wiederholt ein paar Sachen, die interessant sind. Da guckt man also, ne. Ich muss jetzt schon die aus irgendwelchen Gründen, ich habe natürlich auch, der Kollege, jetzt haben die so Wurm, auch dann haben die da eine Beschränkung drin, dann haben die da eine Sonne durchgeschickt und dann die Sonne habe ich versucht, dann die Scanners zu übertragen. Das ist nicht ganz einfach, dass sie da zurückkommen. Jetzt muss ich halt irgendwie in meiner Welt gucken, wie es weitergeht. Also, die müssen erstmal jetzt zum Beispiel auch erstmal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass die Bedenken haben, was Militärgeheimnisse angeht, ne? Was sie übertragen wird. Aber in der Regel hat die gigantische Sache eine gewisse Datenschutzregelung. Also, es ist einfach so, dass natürlich würden bestimmte Sachen nicht funktionieren, dass ich die aussprechen oder wissen kann. Das sollte in der Regel für die kein Problem werden. Okay, ich soll mal Pause, dann brauche ich eine